harten Tagen tief im Stein lag Neuss im Schatten grauer Zeit. Die Mauern hoch, die Nächte kalt, der Feind schon vor den Tore schreit. Die Glocken klangen bang und schwer, verkündend das Belagerungsheer. Der Hunger kroch durch jedes Heim, doch einer lacht im Fackelschein. Er kennt kein Mitgefühl, kein Maß, der andern Unglück war sein Spaß. Man nannte ihn den Eisengrinz, sein Blick so hart wie schwarzes Erz. Sein Grinsen schnitz wie kalter Stahl, durch Not, durch Tränen, durch das Herz. Er hortet Brot, er zählt sein Gold, verkauft die Hoffnung Stück für Stück. Wer bittet, wird von ihm verhöhnt, wer fällt, dem schenkt er Spott. Hörst du den Schwur? Stein wird dein Herz, dein Leib zu Eisen nur. Wer lacht, wo Menschen vor Hunger schreien, wird selbst zur Maske aus kaltem Stein. Eisen grinst, die Nacht erwacht, jetzt geht's dir schlecht. Gier wird's bestraft, die Schuld gelegt. Mann vom Leid gebeugt, steht zitternd vor des Hauses Tür. Sein Blick so leer, sein Wort so leis, ein Stück Brot nur, ich fleh zu dir. Der Eisengrinz lacht laut und spricht, ich hab genug, doch du kriegst nichts. Voll Hohn ruft er, ich will jetzt Ruh, und schlägt dem Geist die Türe zu. Doch noch im Gehen ruft der Mann, Schicksal vergisst kein Unrecht. Da wird die Luft so schwer wie Blei, die Kerzen flackern, das Lachen bricht. Nun hält das Schicksal stillgerecht, nun weicht der Spott der dunklen Pflicht. Die Haut wird kalt, das Fleisch wird starr, jetzt kommt die Straf, du böser Narr. Wer Gnade nie im Herzen trug, den holt des Teufels finster Zug. Kein Laut entkommt, kein letzter Schrei, die Glieder frieren vor Qual dabei. Die Haut bekommt den Glanz aus Erz, zu Stein erstarrt sein kaltes Herz. Es geht nicht schnell, es dauert an, bis er ganz aus Eisen ward. So endet nun sein böses Leben, zu keinem Schritt, zu keinem Reden. Ein Grinsen bleibt im Eisen stehen, für alle Zeit ist es zu sehen. Wer spottet über Menschenleid, der ist verflucht. Eisengrinz, hörst du den Schwur? Stein wird dein Herz, dein Leib zu Eisen nur. Wer lacht, wo Menschen vor Hunger schreien, wird selbst zur Maske aus kaltem Stein. Eisengrinz, die Nacht erwacht, jetzt geht's dir schlecht. Gier wird bestraft, die Schuld gerecht. Dann auf Wächters Gang ward Eisengrinz an Mauern fang. Gut sichtbar fest im grauen Stein, die Augen weit, ein Bild voll Pein. Mit starrem Grinsen kalt und tot, dies ist die Straf, wer spottet Not. Die Belagerung im Lauf vergeht, doch diese Fratze weiter steht. Als Mahnung für jene, die vergessen, was Menschlichkeit im Herzen messen. So singt man noch in Neusser Nacht von Eisenschuld und kaltem Spott. Und jeder weiß, der es gerät, so endet einst der Grins durch Gott. Oh. und lacht im Leid der Zeit.